unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Und wir sind ja wahrscheinlich den meisten unserer Hörer und Hörerinnen wohl bekannt, denn wir haben uns jetzt schon seit mehreren Jahren hier durch die Bibel gewühlt, unter treuer Begleitung eines wachsenden Publikums, das uns immer wieder ganz bezaubernde, ergreifende und wirklich hinreißende Briefe schreibt. Ja. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ja, es gibt auch Leute, die schreiben ab und zu, sie haben Angst, dass es dann mal aufhört. Ja, stimmt. Kürzlich hat uns gerade so ein Brief erreicht. Ja, ich mache mir schon Sorgen, dass sie aufhören. Wir haben uns auch schon Sorgen gemacht, dass wir aufhören. Ja, ich dachte, wir sind letztes Jahr, also allerspätestens 23 Weihnachten sind wir fertig. Mhm. Aber tja, Bibel knapp ist daneben einfach, ist auch vorbei. Genau, ist einfach. Mhm. Schwieriger und inhaltsreicher, als man denkt. Und wir kommen immer langsamer vorwärts, als wir planen. Ja, es wird lehmig. Aber wir haben diesmal ein tolles Thema. Ein tolles Thema, muss ich sagen. Und wir haben auch nur eine einzige Bibelstelle, leider dann auch gleich wieder 7 weitere, die da noch dazu gelesen werden müssen, weil das alles dazugehört und so weiter. Ich habe diesmal auch noch eine mitgebracht. Du hast eine Bibelstelle mitgebracht. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise eine Bibelstelle mitgebracht. Die hast du selbst geschrieben, oder was? Du kannst doch keine Bibelstelle mitbringen, die ich nicht kenne. Ich möchte dich ein bisschen überraschen. Aha, kleine, da bin ich ja mal gespannt. Auf deine Bibelstellen bin ich gespannt. Na gut, jetzt geht es erstmal um die Bibelstelle der Bibelstellen. Und diese, da steht auch noch, das muss ich jetzt dazu sagen, in meinen Fußnoten was. Das heißt, der Abschnitt gehört nicht zum ursprünglichen Text des Johannesevangeliums. Also diese Stelle, um die es heute geht, die wird auch nur im Johannesevangelium erzählt. Und dazu steht dann auch noch, dass sie gar nicht zum ursprünglichen Text des Evangeliums gehört. Sie bewahrt die Erinnerung an ein Streitgespräch Jesu mit jüdischen Schriftgelehrten und zeigt am Beispiel seines Eintretens für eine Frau, wie Gott über Sünder und Sünde urteilt. Und so weiter. Also ich will nur damit sagen, es ist nicht mal eine richtige Stelle. Nein, halt. Ja, also es geht los. Wir müssen jetzt erstmal sagen, wir sind ja in dem, sozusagen im großen Bogen, reden wir über Jesus und die Frauen. Ja. Wir haben über Salome geredet und Herodias, der hatte mit Jesus eher weniger zu tun. Dann haben wir über die Maria Magdalena mit ihren verschiedensten Auftritten und Rollen, die ihr zugeschrieben werden, gesprochen. Und heute wollten wir das ein bisschen erweitern. Ja, auf eine namenlose Frau. Auf eine namenlose Frau. Aber wir haben ja auch. Und eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, haben auch das letzte Mal festgestellt, dass die Frauen, je weiter es von dem Jesus und der Urgemeinde weg ist, das Evangelium, desto weniger wird ihnen in der Gemeinde Ämter zugesprochen oder Macht in irgendwie oder Autorität in Gemeinden. Ja, und Johannes ist ja ganz weit weg. Johannes ist das jüngste Evangelium und auch eines, das wir relativ selten hier behandeln. Das ist mir auch aufgefallen, das müssen wir auch mal ändern. Ja, ich finde, einfach so kompliziert. Ja. Es ist derartig abgehoben in der Sprache, aber es hat diese wunderbare eine Geschichte von Jesus und der Sünderin. Ja. Einem auch meine Lieblingsgeschichte. Und die hören wir uns jetzt erstmal an. Ja, das machen wir. Ja. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz verboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eine großartige Dramatik ist in dem Ding drin. Ja, eine wunderbare Geschichte. Sie ist auch in fast allen Jesus-Verfilmungen, kommt sie ja vor. Ja. Wird jemand da geschleppt? Ja. Wo geht der Jesus dahin am Anfang? Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Ja, spielt wohl im Vorraum des Tempels, wo alle da zum Morgengebet antreten, also alle Fülle. Und es gibt ja einen eigenen Teil für die Frauen. Die müssen sich ja dann auch baden und waschen und sowas, bevor sie da reingehen. Und da wird eine Frau dann hingeschleppt. Das kann man sich vorstellen, Vorraum des Tempels, alle sind da. Es ist ein großes, großes Publikum da. Der Vorraum des Tempels ist wohl an der Stelle nicht mit Marmor oder so, mit Boden belegt, sondern das ist Staub. Sand. Ja, und da kommen die Leute alle. Und dann wird diese Frau reingezerrt und wird als Ehebrecherin in flagranti erwischt, vorgestellt. Und wie gesagt, das ist dann mosaisches Gesetz, ist tatsächlich eine Frau, die beim Ehebruch in flagranti erwischt wird, kann gesteinigt werden. Gilt für den Mann gar nicht, also Ehebruch und Mann. Ich glaube, wenn du als Mann eine verheiratete Frau im Bett hast, dann kriegst du auch Ärger. Ja, aber nicht vergleichbar. Ja, ich weiß es nicht genau, ich müsste mal nachschauen. Aber auf jeden Fall Frauen, egal ob verheiratet oder nicht, wenn die mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet sind, erwischt werden, ist es für sie Oberfenster. Ja. Einwilligung übrigens spielt auch gar keine Rolle. Nein. Also wenn sie vergewaltigt worden ist, auch nicht. Dann trifft sie es trotzdem. Wir haben das alles schon mal auch rund um die Geburt von Jesus bei Maria besprochen, was der gedroht hätte, wenn sie unehelich schwanger wäre. Ja, wir haben es auch schon besprochen im Alten Testament mehrfach und auch mit dem Bitterwasser, dass sie da früher was so Staub aus dem Tempel trinken mussten und dann, wenn sie Bauchweh bekommen haben und gestorben sind, waren sie unschuldig und wenn sie es überlebt haben, also fürchterlich, so hexenhammermäßige Techniken hatten die da. Obwohl wir ja großartige Frauen auch besprochen haben, wie die Judith und die Esther. Aber die Rolle der Frau im Judentum ist desaströs eigentlich bis heute. Ja. Man sieht ja heute auch, wenn du durch Jerusalem gehst, siehst du Männer, die distanzieren ihre Frauen immer 10 Schritte, müssen die hinterher und die Kinder an der Hand. Du meinst jetzt aber die ganz Ultra-Gläubigen, ich meine jetzt die Ultra-Religiösen, die haben dann Perücken und dann haben sie die ganzen Tücher und die Röcke sind... Ja, aber heute haben sie eine Alternative. Wenn sie keinen Bock mehr haben, das weiß man ja auch aus dem Film Unorthodox, dann nehmen sie ihre 7 Sachen und hauen ab. Sie müssen so nicht leben. Das war ja damals anders. Das gab es keine, du hast recht, keine Alternative. Ja. Jedenfalls, sie wird da gezerrt, ist in flagranti erwischt worden und die Leute sind dann relativ begeistert, sind die dann bei der Sache, wenn es dann darum geht, diese Schande mit Steinen zu bestrafen. Dazu muss man wissen, dass man die eingegraben hat bis zum Nabel, diese Delinquenten. Und dann hat jeder so einen großen Pflasterstein genommen und hat den da draufgeschmissen, bis die betreffende Person tot war. Ja. Männer hat man auch gesteinigt, aber nicht wegen solcher Sachen. Stephanus zum Beispiel. Ja. Aber es waren Männer, die die Steine geworfen haben. Es waren nur Männer, die die Steine geworfen haben. Und Steinigung stand zum Beispiel auch auf Abfall vom Glauben. Also wer vom Glauben abgefallen ist, also auf Apostatie stand auch Steinigung. Und beim Ehebruch war es so, dass die Ersten, die geworfen haben, waren die Zeugen. Also es sind immer die Zeugen, die Ersten, die die Steine werfen. Ich habe es gesehen, genau. Ja, und das ist natürlich angezeigt. Das ist natürlich auch eine Überwindung für den Zeugen, ne? Ja. Also er kann es jetzt nicht nur behaupten, er muss dann auch den ersten Stein werfen und sich als Erster am Ableben dieses anderen beteiligen. Mhm. Das heißt, er wird richtig mit Schuld. Er wird mit Schuld und damit die Schuld diffundiert, machen dann alle anderen mit, damit letztlich keiner so richtig schuld ist. Das ist und ja die Pointe vom Jesus. Dann. Das ist die Pointe vom Jesus und bei einer ehebrecherischen Frau ist es eben in der Regel der Ehemann, der Unschuldige sozusagen. Der es erwischt hat. Der sie erwischt hat, der ist ja auch in der Regel der erste Augenzeuge gewesen. Ja. Und der den ersten Stein werfen musste, konnte, aber nicht musste. Ja, also er musste nicht. Ja. Also jedenfalls die dramatische Szene. Und dann der Höhepunkt ist dann einfach der Jesus, der das dann umdreht mit der diffundierten Schuld und sagt, wenn jemand von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Das ist ja bis heute in unsere Redewendungen eingegangen. Und dann ist Schweigen. Ja. Das muss man sich dann wirklich also dramaturgisch vorstellen. Dann sagt keiner mehr was. Und der Jesus schaut auch nicht auf, sondern malt irgendwas. Es gibt Literatur drüber, was er da wohl reingeschrieben hat. Ich habe auch dazu Sand. Gleich was zu ja. sagen. Hast du, ja. Wahrscheinlich kannst du diese Lücke, die das Neue Testament ja, Jack lässt. Jack Miles hat da seine ja, besondere Vorstellung, was ja. Jesus da reingeschrieben ja. hat in den Sand. Sag mal, wenn du das als Filmszene anguckst, ist einfach tödliches Schweigen über diese Situation. Und er zeichnet in den Sand und es geht einer nach dem anderen. Ich finde das jetzt abgesehen davon, dass Jack Miles möglicherweise weiß, was er geschrieben hat, aber ich finde das ist so rücksichtsvoll, weil der Jesus schaut keinen von diesen Leuten, die beschämt jetzt abziehen, an. Also er sagt nicht, ah, du auch und aha und dich kenne ich doch und die werden nicht von Jesus angeschaut, sondern es geht jeder eigentlich praktisch irgendwie anonym schleicht sich da davon. Der wird nicht gestellt per Blick von dem Jesus. Das finde ich so angenehm. Ja, vor allem wird sie auch nicht gestellt. Also der Jack Miles hat da ganz andere Gründe und der schreibt Folgendes. Vom Schreiben auf die Erde ist es nur ein kleiner Schritt zum Schreiben an die Wand. Vielleicht will Jesus den Schriftgelehrten, die sich in der Bibel gut auskennen, jene Szene im Buch Daniel in Erinnerung rufen, in der bei einem Festmahl eines dem Untergang geweihten babylonischen Monarchen Unheil verkündend, eine Schrift an der Wand erscheint. Waren die Worte, die Jesus auf die Erde schrieb, die berühmten und rasch hingeschriebenen aramäischen Worte Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Dann, also gewogen, gewogen und zu leicht befunden? Dann dürften die Schriftgelehrten sich umgehend erinnert haben, dass der nämliche Daniel einst eine Frau gerettet hatte, die fälschlich von zwei Zeugen des Ehebruchs bezichtigt wurde. Wir haben diese Geschichte auch schon erzählt mit dem Menetekel und mit der Schrift an der Wand. Ja, und die von der Susanna im Bade haben wir auch schon erzählt. Haben wir auch erzählt, Susanna im Bade, das ist die Fälschbezichtigung der armen Frau. Die kann man sich anhören. Die eine Folge heißt Susanna im Bade und die andere Folge heißt, soweit ich mich entsinne, der Turmbau zu Babel. Da geht es um Babylonien. Da haben wir das schon erzählt. Wir haben die Geschichte von Menetekel nicht bei Daniel erzählt. Das stimmt, da hast du sondern recht. Ganz am Anfang da unserer. Da hast du recht, ja. Also bitte zurückspulen und dann kann man sich die ganze Geschichte nochmal anhören mit dem Belsazar. Mhm. Jetzt fahre ich mal hier fort mit Jack Miles. Jesus kann, wie wir schon bemerkt haben, Gedanken lesen. Er hat wie Daniel die Fähigkeit eines Sehers. Ist es, als er seine Antwort verzögert und auf der Erde schreibt, das einzige Mal übrigens, wo Jesus als schreibend dargestellt wird, diese Assoziationskette, die er den Schriftgelehrten ins Gedächtnis rufen will? Weitere Fragen tun sich auf. Warum bückt Jesus sich nieder? Um auf die Erde zu schreiben, muss man natürlich hinunterblicken, aber Jesus könnte noch einen anderen Grund gehabt haben. Eine verurteilte Ehebrecherin wurde vor der Steinigung nackt ausgezogen. Eine beim Ehebruch ertappte Frau könnte, wie es bei Susanna der Fall war, für den Prozess auf demütigende Weise enthüllt oder gar bis auf die Taille entkleidet sein. Nachdem er geschrieben hat, was er schreibt, blickt Jesus nur einmal lange genug auf, um den Schriftgelehrten und Pharisäern einen einzigen Satz zu sagen. Dann blickt er wieder hinunter. Als er zum zweiten Mal aufblickt, sind die Männer gegangen und wenn ihre Kleidung in Unordnung war, hat die Frau jetzt Zeit gehabt, sie wieder in Ordnung zu bringen? Spekulationen? Ganz gewiss. Historisch? Gewiss nicht. Die ganze Episode ist eine sehr späte Hinzufügung zum Johannesevangelium, deren Anspruch auf Historizität ausgesprochen schwach ist. Eine Verbannung aus der Fantasie und damit der Ausschluss einer literarischen Deutung dieser Episode ist jedoch nicht möglich. Also sie ist mächtig wirksam gewesen. Ja, das will er damit sagen. Meine moderne Bibelforschung sieht das ja anders. Ja. Also das ist ja auch schon ein bisschen her. Es gibt auch Exegeten, die sagen, die Geschichte ist so gestrickt, dass sie in der Tat auch jesuanisch sein kann. Also sie passt ja total ins Muster. Genau, sie passt total ins Muster. Dieses Nicht-Antwort-Geben, dann durch die Blume hinten rum und schlau sich da diesen ganzen erpresserischen Fragen entziehen. Ja. Sie wollen ihn ja irgendwie dazu bringen, dass er sich vor die Frau wirft. Ja. Ja? Oder dass er sagt, Ja, hinfort mit ihr. Ja, oder ja. klein beigibt oder mhm. sowas. Mhm. Also moderne Exegeten sagen, es ist in der Tat eine Geschichte, die ganz jesuanisch ist. Dann kannst du aber nachvollziehen, das kannst du dann bei den Kirchenvätern bis hin zu Augustinus nachvollziehen, wie die sich gestritten haben, ob diese Geschichte rein darf oder nicht mhm. ins Evangelium. Mhm. Warum? Das heißt, die war bekannt und dann war die Frage, werden wir die jetzt da reintun können oder nicht? Augustinus ist massiv dafür, der Kirchenvater, der ja immer so als prüde gilt, mhm. ist massiv dafür und plädiert dafür und verspottet ein bisschen, weil du fragst, warum, die anderen, die dagegen sind, mit denen er im Streit liegt, weil er sagt, ach, die haben jetzt Angst, dass dann straflos ihre Frauen ihnen davonlaufen. Ja. Dass das sozusagen die gesammelte Moral mhm. verändert. Mhm. Und dieses steckt in dieser Geschichte. Mhm. Deswegen ist diese Geschichte umstritten und irgendwann mal hat jemand die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich rund um Augustinus erst, also ja. drittes Jahrhundert, drittes, ja. viertes sie Jahrhundert. Sie doch reinzutun. Deswegen mhm. findet man sie in den anfänglichen, in den alten Johannestexten, überlieferten Johanneskodizes ja. nicht. Ah, ja. Aber man findet sie dann. Also Aha. die Antwort ist sozusagen jetzt ergänzend zum Jack Wilds, das mhm. ist Spekulation. Mhm. Aber die Antwort ist, diese Geschichte kursiert mit Sicherheit zu mhm. den anderen Jesusgeschichten, mhm. ist aber so anstößig, mhm. dass man in der wachsenden alten Kirche, die ja dann sowas wie eine eigene Ethik ausbilden mhm. musste und auch sowas wie eine Eheethik ausbilden mhm. musste, große Zweifel hatten, ob man diese Geschichte nicht rauslassen sollte. Mhm. Bis dann mächtige Stimmen kamen und gesagt, die gehört dazu, mhm. weil der Augustinus wird ja oft als der Prediger der Gnade mhm. beschrieben mhm. und theologisch war ihm das vollkommen recht. Mhm. Moralisch sicherlich auch nicht, aber er hat gesagt, das ist der Anstoß, wenn man mhm. dann einen mhm. Jesus predigen will, der so mhm. schlau und gleichzeitig gerissen, so regelrecht. Menschenfreundlich ja. ist. Aha. Frauenfreundlich massiv. Ja. Massiv frauenfreundlich. Mhm. Es gibt ja wahnsinnig viele Texte zum Thema Scheidung im Neuen Testament. Vom Alten will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Aber im Neuen kann ich mir mal ein paar Stellen raussuchen. Also zum Beispiel Lukas, im Lukas-Evangelium. Also die Frage ist, wie ja. konnte man eine unglückliche Ehe gar nicht verlassen? Man konnte wie sie nicht konnte verlassen. Wie konnte eine Frau gar nicht eine unglückliche mit den Füßen Ehe voran? Verlassen? Genau. Mit den Füßen wie voran. Konnte ein Mann und wie kann bis heute ein Mann eine Ehe, die ihm nicht mehr taugt, verlassen? Das ist ja die Frage, was für ein Scheidungsrecht ja. gibt es und gab es damals? Ja. ja. Also ich habe hier zum Beispiel bei Lukas steht, vom Gesetz und von der Ehescheidung. Bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Seitdem wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und alle drängen sich danach hineinzukommen. Aber eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe im Gesetz wegfällt. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, sagt Jesus. Auch wer eine Frau heiratet, die von ihrem Mann aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Das steht zum Beispiel bei Lukas. Mhm. Dann habe ich was gefunden bei Matthäus. Bei Matthäus heißt es in der Bergpredigt, ja. ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herz die Ehe schon gebrochen. Und wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren ginge, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. So steht es bei Matthäus im fünften Kapitel. Ja. Und dann gibt es auch noch Matthäus 19. Da steht zum Beispiel, da kamen die Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat Mose dann vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich von ihr trennen will? Und da antwortete er, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Also man kann aus diesen Stellen aus jeden Fall entnehmen, warum vor allem in der katholischen Tradition, aber auch in der gesamtchristlichen Tradition, die Ein-Ehe so eine große Rolle gespielt hat. Es war eine Schutzmaßnahme für die Frauen. Ja, dass sie nicht ausgetauscht werden ohne Ende. Dass sie nicht ausgetauscht. Und wenn deswegen, er gerade eine andere Idee hatte. Genau. Also es gibt bis heute, wenn du heute beim jüdischen Eherecht noch nachliest, dann hast du drei verschiedene Varianten für Scheidungsgründe, ja, die von verschiedenen Rabbinern vorgeschrieben werden. Es werden ja die großen Rabbiner dann diskutiert. Ja. Und der Hillel, der angeblich der strengste, der sagt, also Scheidungsgrund, der Frau einen Scheidebrief zu geben, ist nur, jetzt wie beim Jesus, ist Ehebruch mit einem anderen. Ja. Dann gibt es andere Rabbiner, der sagt, Scheidungsgrund ist, wenn sie ein Essen anbrennen hat lassen, also wenn sie nicht gut kocht oder wenn das alles irgendwie im Haushalt nicht passt, ist es ein Scheidungsgrund bis heute. Also bei den ganz orthodoxen Juden. Und es gibt auch eine rabbinische Tradition, die sagt, wenn ich eine Jüngere heiraten will, dann schicke ich einfach die Ältere über die Hausschwelle. Da legst du auf die Schwelle den Scheidebrief und dann jagst du sozusagen die Frau über die Schwelle. Was wurde denn dann aus diesen Frauen? Erst muss dann die Scheidung von den Rabbinern festgestellt werden. Die wird nach der Trennung sozusagen nachträglich, also so habe ich das verstanden, nachträglich dann von den Rabbinern auch in die Ehebücher geschrieben. Das muss ja auch alles festgehalten werden, wer mit wem verheiratet ist. Wenn eine Frau sich scheiden lassen will, das geht auch. Also zumindest heute geht es. Ja. Da muss sie aber vorher vor ein Rabbinat gehen, wenn sie zur orthodoxen, ja, Gemeinde gehört. Und dann wird darüber verhandelt, ob sie das darf. Beim Mann ist es nicht der Fall. Also auch da gibt es bis heute noch Unterschiede, ob sie schwerwiegende Gründe, die... Ich glaube, dass wir auch die Möglichkeit haben, einer Scheidung, wenn der Mann keine Kinder zeugen kann, ne? Und die Frau keine Kinder kriegen kann. Mhm. Beides. Das sind Scheidungsgründe, ja, die jetzt aber in unseren biblischen Texten... Nee, die spielen hier keine Rolle. So, keine Rolle spielen, aber natürlich durchscheinen in diesen alttestamentlichen Texten. Abraham und Sarah und so, kriegt keine Kinder. Das ist natürlich eigentlich offiziell auch ein Grund, eine Frau zu verlassen. Aber die Stellung der Frau im Judentum, im Orthodoxen bis heute... Die Stellung der Frau ist in den biblischen Zeiten ziemlich aussichtslos. Also was ihre eigene Planung betrifft. Heute, mir erzählte ein junger Mann, der aus einer orthodoxen Familie ausgebrochen ist, als ich in Jerusalem war, er sagte, bei uns sind die Frauen in der orthodoxen Community, das sind die Heiligen, weil die haben die ganze Last der Familie, die haben den ganzen Haushalt, haben bis zu 13 Kinder. Und viele von ihnen sind ja die, nachdem sie nicht in die Yeshiva, also in die männliche Torah-Ausbildung gehen dürfen, haben die normale Abschlüsse, gehen studieren und arbeiten, sind auch in der Regel in diesen ganz ultra-orthodoxen Gruppen die einzigen, die Geld verdienen. Weißt du, warum die da bleiben? Wenn sie so eine untergeordnete Rolle haben und so viele Kinder kriegen müssen und dann alles auf ihnen lastet, warum bleiben die da? Also auf der einen Seite ist es so ähnlich wie in einer Sekte, wirst du da aufgewachsen. Es werden dir gedanklich keine Alternativen gezeigt. Und das Leben ist doch es bunt. Du kannst es ja sehen. Wenn die, was weiß ich, wenn die in einer IT-Firma arbeiten, dann sehen sie ja, wie andere leben. Ja. Aber es wird ihr Leben als das gottesgemäße Hervorgehobene, das bessere Leben ihnen erzählt. Und der Punkt, wenn sie diese Art von Gemeinschaft verlassen, dann ist es wie wenn du aus einer Sekte in einer... Ja, das kann man in dem Film Unorthodox so schön sehen, nicht? Wo diese junge Frau verheiratet wird mit jemandem, den sie gar nicht mag. Ja. dann irgendwann flüchtet. Ja. Vollkommen neu anfängt. Habe ich hier schon mal die Geschichte von dem Alleingänger erzählt? Nein. Eben von diesem jungen Mann, der mir erzählt hat, was es bedeutet hat, aus der orthodoxen Gemeinschaft auszutreten. Du hast es mir, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Aber wir haben es hier noch nicht erzählt. Ja. Und das ist super interessant. Ja. Der hat erzählt, er ist mit 16, 17 ausgeschieden. Also das in Israel hat er dir das erzählt, Das ist oder? Ein in Israel, in der Nähe von Jerusalem aufgewachsener, in einer ultra-orthodoxen Familie aufgewachsener junger Mann, der mit 16 oder 17 ausgeschieden ist. Mhm. Das verfolgt ihn bis heute, weil eine wirklich tolle Bildung mit Studium und allem musste er sich sehr, sehr schwer aneignen, weil er im Grunde genommen nur in dieser Bibelschule aufgewachsen ist. Und dann ging er raus und dann hat er sich beim Militär gemeldet. Es ist ja zurzeit auch in Israel eine Riesendiskussion, inwieweit die Orthodoxen, Ultraorthodoxen zum Militär gehen ja, sollen. Ja, die müssen ja jetzt auch. Aber damals nicht. Und die haben dann zu ihm gesagt, wissen Sie, Sie sind gesund, Sie sind sportlich, alles ist gut. Aber wir nehmen Sie nicht. Genau. Wir nehmen sie nicht, hat weil... Hat er dir das selbst erzählt? Ja, das hat er mir gesagt. Weil sie sind ein Alleingänger. Alleingänger heißt, du bist ausgeschieden aus der ultraorthodoxen Community und du hast kein Backing mehr, auch kein psychisches, von deiner Familie. Und wenn du eingesetzt wirst jetzt bei, was weiß ich, jetzt im Gaza-Krieg oder wo auch immer, musst schießen, musst durch Höhlen, musst durch irgendwelche Tunnel laufen und erschießt möglicherweise auch noch eine Geisel oder sowas. Die psychische Verwirrung wird in der Regel durch die Familie aufgefangen. Wenn du keine hast, ja, und dann gehst du zugrunde. Die Gefahr, dass du dann ein psychiatrisches Problem hast, die ist höher. Mhm. Und weil der Bruch, weißt du, du wächst auf ganz eng mit 13 Kindern. Mhm. Ich habe ihn dann auch gefragt und habe gesagt, du, das muss doch ganz toll sein, mit 13 Geschwistern aufzuwachsen. Ist das nicht schön? Und hat er gesagt, nö. Also, ja, ich kann das auch sagen. Es gab nur von morgens bis abends. Nur Regeln. Und, ja, anders wirst du mit 13 Kindern aber auch nicht fertig. Ja. Und wie gesagt, die Mütter sind die Heiligen, weil die die ganze Last tragen. Und gleichzeitig ist es das normale Gebet eines jüdischen Mannes, der dankt Gott morgens, dass er gesund ist, dass es ihm gut geht und dass er nicht als Frau geboren wurde. Wirklich? Ja, es gehört sozusagen zum normalen Gebet eines jüdischen Mannes. Also das hat dieser orthodoxe Bekannte von mir erzählt. Und ich habe eben auch beim Nachlesen erfahren, dass es normal ist, dass ein ultraorthodoxer Mann in seinem Morgengebet Gott dankt, dass Gott ihn weder als Nicht-Jude geschaffen hat, noch als Sklave geschaffen hat, noch als Frau geschaffen hat. Also nicht als dich und mich. Genau. Das wird natürlich unter feministischen Gesichtspunkten heute auch im Judentum massiv diskutiert. Mhm. Und es wird auch gesagt, dass das nicht gegen die Frauen an sich geht, weil die Frauen eigentlich sehr viel weniger religiöse Pflichten haben als die Männer. Mhm. Insofern innerhalb der Religion sehr viel mehr Freiheit haben. Mhm. Und sie Alternativen haben, auch das wird diskutiert. Mhm. Also in den Gesetzen dieser Religion zu leben, heute ist eine freiwillige und selbstentschiedene Entscheidung. Ja, aber ich meine, im Christentum gibt es ja auch genügend frauenfeindliche Äußerungen, da braucht man jetzt nicht ins Judentum zurückgehen. Ja, das wird ja dann immer zurückgeführt, zum Beispiel auf den Satz von Paulus im Korintherbrief, das Weib schweige in der Gemeinde. Ja, genau. Ganz interessant, weil wir über Jesus und die Frauen reden, ganz interessant, dass man heute einstimmig in der exegetischen Community der Meinung ist, dass dieser Satz zugefügt wurde. Ach, siehst du, du verteidigst ihn jetzt auch. Ich verteidige ihn jetzt auch, aber das kann man ganz eindeutig sehen, weil wenn du insgesamt guckst, wie der Paulus mit Frauen agiert, was der über Frauen sagt und wie der handelt in seinen Briefen, ist das der einzige Satz, der in irgendeiner Weise eine irre Kirchengeschichte gemacht hat, aber zu den sonstigen Paulusbriefen überhaupt nicht passt. Aber Maria Magdalena hat er auch weggelassen als Apostelin, nicht? Ja, wir wissen nicht, inwieweit die Maria Magdalena tatsächlich eine historische Figur war und dem Paulus bekannt war. Aber wir wissen, ich kann dir die Geschichte von der Junia erzählen. Ja, bitte erzähl mir Darf die Geschichte. Darf ich dir Geschichte von der Junia erzählen? Gut, ich lese dir jetzt vor einen Text, das ist der Schluss vom Römerbrief. Mhm. Der Römerbrief ist der Abschluss, wo der Paulus an die wichtige Gemeinde in Rom, in der Hauptstadt, seine gesammelte Lehre schreibt. Mhm. Und dann schreibt er, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, also am Schluss so Abschiedsgrüße, mhm, ja, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea versieht. In welchem Jahre befinden wir uns denn wir jetzt? Wir befinden uns jetzt im Jahr vielleicht 56, 57. Ja, so, also 20 Jahre nach 15, der Kreuzigung. 20, genau. Mhm. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die diese Gemeinde versieht und wie sich's ziemt für die Heiligen, steht ihr bei in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn sie hat auch vielen beigestanden, auch mir selbst, schreibt er. Und dann grüßt die Priska und die Aquila, meine Mitarbeiterinnen in Jesu Christus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinde in ihrem Haus, also den Kopf für sie ihnen hingehalten haben. Und dann kommt, grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Die sind also tot? Nein, die soll er grüßen. Die haben alle einen Zusatz für ihre Wichtigkeit. Ach so, vor mir in Christus gewesen, ja, heißt nicht, die sind verglichen. Das heißt, sie waren vor mir Christen. Ach so, ja, okay. Da ist jetzt die Junia genannt. Mhm. Und die Junia, die... Also nicht Julia, sondern sind, Junia, genau, wie mit Nordpol. Genau. Mhm. Die wird als angesehen unter den Aposteln beschrieben, ja? Mhm. Und sie hat vor mir Christus bekannt. So. Mhm. Und etwa ab dem 13. Jahrhundert wurden die Texte in Junius umgewandelt. Nee. Ja. Die wurden vermännlicht, maskulinisiert. Ja, die wurden maskulinisiert. Und zwar aber nur in dem Fall, weil es heißt, sie ist angesehen unter den Aposteln. Das heißt, die ist eine absolute Gemeindeleiterin, mhm, die Junia, mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Offenbar ein Ehepaar, das die, mhm, Gemeinde geleitet, mhm, hat. Und dann hat man das in einen Männernamen im 13. Jahrhundert in einen Männernamen umgewandelt. Mhm. In der alten Kirche war das noch. Aber wie hat man denn dann mit dem Ehemann? Dann waren es auf einmal zwei verheiratete Männer. Nein, das ging die ja werden ja nicht als Ehepaar dargestellt, so, sondern, mhm, die beiden. Aber man, ah, nimmt, ja, an, dass das ein Ehepaar, mhm, war. Mhm. Und die Junia, die kennen also die alten Kirchenväter, der, mhm, Origenes und der Hieronymus, mhm, und so. Und der Abelard, die kennen immer noch die Frau. Mhm. Später wurde das dann, als das dann mit Accents beschrieben wurde, ja, und man Zeichen über die Namen gemacht hat, mhm, da wurde diese Junia zum Junius und man hat sie raffitückisch zum Mann gemacht. Wo man dann auch sieht, was für eine Diskussion vermutlich in den ersten Jahrhunderten um die Rolle der Frau widerwärtig war. Also hat man das umgepinselt, mhm, und zwar hat man am Anfang in Großbuchstaben und ohne dazugehörige Zeichen, mhm, geschrieben. Und dann war das möglich in dem Augenblick, als man es dann verschriftlicht hat im Griechischen und dann die Degüs gemacht hat, also die Zeichen drüber, da konnte man dann diesen Namen sozusagen verschwiemeln. Mhm. Und das ist 11. bis 12. Jahrhundert, dass die katholische Kirche oder die Weltkirche anfängt, die Frauen vollständig schon aus den biblischen Texten zu merzen, wenn sie in Leitungsämtern waren, mhm, zu merzen. Also man weiß, dass der Jesus umgeben war von Frauen, mhm, das haben wir ja schon besprochen, mhm, dass er massiv eingetreten ist für Frauen, mhm, wie man an dieser Sünderinnengeschichte sieht und an den Schutz in der Ehe. Mhm. Dann siehst du am Anfang in den Paulusbriefen, mhm, bis auf diesen einen Satz im Korintherbrief, mhm, wo die heutigen Exegesen sagen, mhm, das kann nicht sein, mhm, weil in der Urgemeinde haben die Frauen, mhm, das gerockt mit, mhm, ihrem Geld, mhm, und mit ihrem Wissen, mhm, und so weiter. Machen und so sie fort. Heute noch. Jetzt machen sie heute noch. Und dann wurden sie ausgeschieden. Und das kannst du schon dann in den Timotheusbriefen. Wir kommen auf diese Briefe noch, aber es muss jetzt hier gesagt sein. Mhm. Du merkst dann bei den späteren, die heißen in der Theologie die Pastoralbriefe, mhm, merkst du dann, dass um 110, 120 sich die Ämterhierarchien, mhm, verfestigen. Mhm. Und da geht es dann um die Frage, wer hat Macht? Mhm. Und da werden dann die Frauen so Stück für Stück abgeräumt. Werden da abgeräumt. Also die feministischen Theologinnen haben da sehr viel gearbeitet, mhm, aber vieles von dem, was die entdeckt haben, mhm, ist heute exegetisches Gemeinwissen. Ja, ja. Und, mhm, die Junia ist übrigens in der orthodoxen Tradition, mhm, muss man sagen, ja, wo auch nur Männer sind, aber da ist sie nicht. Also jetzt in der christlich-orthodoxen. In der christlich-orthodoxen, mhm, ist nur in der katholischen Westkirche, mhm, rausgeschmissen worden. In der christlich-orthodoxen gilt sie immer noch als große Apostelin. Ah ja. Hat aber kulturgeschichtlich auf die orthodoxe Kirche keinen größeren Einfluss gehabt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es ab 1927 in fast allen Bibelübersetzungen dieser Männername geschrieben wurde. Es gab immer noch Mischungen, aber ab 27. Und dann hat man also erst vor 100 Jahren wurde es wirklich männlich. Ja, als in der westlichen Kultur eigentlich die Rechte der Frau diskutiert wurden und größer wurden, wurde endgültig zum Beispiel diese Junia zum Junius definiert. Erst ab 1998 ist jetzt in allen Bibelübersetzungen die Junia wieder drin. Die Junia wieder drin, weil man sich exegetisch so lange gestritten hat. Und jetzt ist nicht nur die Maria Magdalena, sondern auch die Junia ist eine der großen Zeuginnen, die in der Debatte in der katholischen Kirche um die Frauenordination und das Recht auf Priesteramt für Frauen als die großen Zeuginnen herangerufen worden. Ja, toll. Na gut, ich habe auch noch ein bisschen was dabei. Ich kann natürlich noch einen wunderbaren Beitrag noch von Jack Miles zu steuern. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und vielleicht sollte ich das sogar vorziehen, habe ich mir gedacht. Was für ein Buch hast du diesmal gelesen? Ja, ich habe ein Buch. Ich habe natürlich, wie immer, habe ich ein Buch dabei. Und ich habe wieder eins gelesen. Und dieses Buch hat mich sehr, sehr beschäftigt. Es ist von Alex Schulmann und heißt Verbrenn alle meine Briefe. Ja, das ist eine Auseinandersetzung mit der Mutter, oder? Mit seiner Großmutter. Mit seiner Großmutter. Und er hat einen Opa gehabt, der heißt auch Schulmann. Und er hat eine Oma gehabt. Und diese Oma wurde von diesem Opa ein Leben lang, übrigens ein tiefgläubiger Christ, ein wahnsinniger Katholik, zum Katholizismus konvertiert. Und dieser Opa war ein sehr berühmter Schriftsteller in Schweden. Ist ein Schwede. Und den gab es wirklich. Ich kann mal alles googeln. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Roman, aber es stimmt nicht. Es ist kein Roman. Es ist letztlich die Geschichte seiner Großeltern. Mhm. Und zwar seines Großvaters, der ein total berühmter Schriftsteller war und seine Großmutter ihr Leben lang unterdrückt hat. Und sie hat sich das ein Leben lang gefallen lassen. Und darüber schreibt er. Und irgendwann hat sie sich, als sie mit ihrem Mann auf eine, da gibt's ja immer so literarische oder künstlerische Förderungen, da dürfen dann Künstler, vor allem Literaten, ein Jahr lang dürfen die irgendwo nur schreiben und werden da Artists in Residence. Genau. Und werden dann substituiert vom Staat und kriegen dann ein Sabbatical geschenkt. Goethe in Rom. Genau. Und sowas hat die auch gemacht, zusammen mit ihrem Mann, der das gewonnen hat. Und da hat sie einen jungen Schriftsteller kennengelernt, mit dem sie eine leidenschaftliche Liebesbeziehung eingegangen ist, unter den Augen des eifersüchtigen Ehemannes. Und sie hat die Ehe auch gebrochen und hat hinterher dann mit diesem Mann sich ausgetauscht, der leidenschaftlich in sie verliebt war. Beide haben dann über sie geschrieben, verklausuliert mit anderem Namen. Also beide der junge Männer, und der alte Mann hat über sie geschrieben. Haben sich ein Leben lang gehasst, öffentlich bekämpft und auch ein Schriftsteller dann. Ja, beide. Ja. Aber sie ist von ihrem Mann nicht losgekommen. Und über sie schreibt er jetzt. Und er schreibt Folgendes. Mit der Angst kam die Erkenntnis, die nicht immer bewusst war. Sie musste sich verändern. Es gibt Dinge in ihrem Verhalten, die Sven nicht gefallen. Und diese Dinge muss sie ausmerzen. Das erste gemeinsame Jahr mit Sven war eine Phase der Anpassung. Früher hatte sie es geliebt, durch die Markthallen zu schlendern, zwischen den Ständen herumzulaufen und das Gemüse zu betasten oder sich mit den Händlern zu unterhalten. Als sie aber begriff, dass Sven das nicht mochte, er fand, sie treibe sich herum und verbummle ihre Zeit, hörte sie auf damit. Sie hatte es geliebt, am Wochenende morgens lange zu schlafen, eine Grammophonplatte aufzulegen, im Bett zu bleiben, sich zu räkeln und eine ausgedehnte Morgentoilette zu machen. Aber als sie begriff, dass Sven fand, das sei unanständig, erst nach 9 Uhr aufzustehen, hörte sie auch damit auf. Sie veränderte sich ständig, nur um festzustellen, dass es immer neue Dinge gab, an denen Sven sich stieß. Diese Angst davor, etwas falsch zu machen. Sie begriff, dass alles, was sie sagte und tat, mit Gefahr verbunden war, dass alles Handeln sich als vermintes Gelände herausstellen könnte. Denn es konnte sein, dass sie etwas tat, was ihm nicht passte. Sie ging mit dem Gefühl herum, dass es ein Regelwerk zu ihrem Verhalten gab, auf dem er hockte, das ihr selbst aber nicht zugänglich war. Und dieses Regelwerk veränderte sich ständig, je nach seinen Launen. Jedes Mal, wenn sie einen Fehler machte, kam eine Reaktion. Immer häufiger wurden seine Ausbrüche und immer lauter. Er wurde nicht gewalttätig, aber manchmal nutzte er es aus, dass er größer war als sie. Wenn er wütend wurde, kam es vor, dass er sich ganz dicht vor sie stellte, wodurch sie sich bedroht fühlte. Manchmal packte er auch ihren Arm und ließ sie nicht mehr los. Dann kam es vor, dass er sie vor Nervosität kicherte, was ihn nur noch wütender machte, denn er hatte das Gefühl, sie begreife den Ernst der Lage nicht. An diesem Punkt war sie also gelandet. Sie ist eine Frau geworden, die Angst vor ihrem Mann hat. Was sie überrascht, dass sie nicht sofort alles getan hat, um sich aus dieser Position zu befreien. Stattdessen hat sie sich gefügt. Mit Wohlwollen könnte man sagen. Es war ein Schrecken, der in gewisser Weise bekannt war, aus ihrer Kindheit. Sie erinnerte sich an ihre Mutter, wie sie sich ständig nach ihrem Mann richtete, wie sie alles tat, um das Risiko, dass er wütend wurde, zu minimieren. Kann sich Angst vererben? Über Jahrtausende haben Frauen Angst vor Männern gehabt. Der Schrecken ist durch Generationen gegangen und am Ende Teil der Biologie geworden. Es macht ihr Hoffnung, dass sie nicht allein damit ist, dass nicht sie es ist, mit der etwas nicht stimmt. Zu Beginn hat Karin gedacht, also die Oma, sie könne es ertragen. Sie würde sich von diesen Leuten nicht so herunterziehen lassen. Aber es begann, sie immer mehr einzuengen. Wenn Sven wütend war, bekam sie Bauchschmerzen. Sie musste nachmittags mehrfach zur Toilette rennen. Sie verlor den Appetit, sie schlief schlecht. Ganz allmählich veränderte sich ihre Persönlichkeit. Sie wurde immer verschlossener, zog sich zurück. Sie begriff, dass es nicht Dinge waren, die sie sagte oder tat, die Sven wütend machten, sondern ihr ganzes Wesen. Immer mehr wuchs ihre Überzeugung, dass er sie verabscheue. Dennoch wollte er sie besitzen und kontrollieren. Die ständig schwelende Eifersucht. Wenn sie abends ausging, schnüffelte er anschließend an ihrem Mantel nach männlichem Eau de Cologne. Er öffnete ihre Post. Er stand an der Tür und sah zu, wenn sie telefonierte. Er war ständig darauf gefasst, dass sie ihn betrog. Hielt sie nächtelang wach, verhörte sie, was sie gemacht und mit wem sie sich getroffen hatte. Also, so unsere ist die Lage. Das Leben einer unserer Großmütter war das. Ehrlich gestanden, er sagt ja, dass das schon so internalisiert ist, dass die schon gar nicht mehr den Gedanken danach und den Wunsch danach haben, sich daraus zu befreien. Also das hätte ja auch damals auch für diese Frau, und davon handelt letztlich dieses Buch, es gab Alternativen, ja. Mhm. Ich war jetzt gerade in einem Film, der heißt Morgen ist auch noch ein Tag, der spielt 1946. Da ist eine Frau, die lässt sich von ihrem Mann da schikanieren. Das ist unvorstellbar, spielt in Italien und am Schluss befreit sie sich so ein bisschen, nicht richtig, aber so ein bisschen, was auch schon als großer Verdienst gefeiert wird, aber da gehören zwei zu diesem Spiel. Es ist nicht so, dass es nur die Unterdrückung ist. Es ist natürlich viel Unterdrückung, aber auch das Nicht-Ergreifen können, das Nicht-Sehen können und wenn ja, dann das Nicht-Ergreifen können befreiender Phasen und Möglichkeiten. Also jetzt muss ich als Pfarrerstochter sagen, dass ich wahnsinnig dankbar bin. Erstens, dass wir eine Mutter hatten, die ihr selbstständiges Leben geführt hat. Ich bin sehr dankbar und da bete ich jeden Morgen, dass ich kein Mann bin. Und sehr dankbar um unseren Vater, der uns allen gesagt hat, ich dränge darauf, dass ihr alle eine fertige Ausbildung macht, dass ihr alle euer Geld selbst verdienen könnt, damit ihr nie in alternativlose Abhängigkeit geratet. Mhm. Er hat es immer noch mit dem Satz auch dazu gesagt, er hat gesehen nach dem Krieg, dass am Ende das ganze Leben an den Frauen hängen bleibt, die dann aufräumen müssen, die Kinder großziehen müssen, oft alleine. Und dass es ganz furchtbar ist, wenn die dann in Abhängigkeiten geraten, finanzieller Art, von anderen Menschen. Natürlich kann man sich vor so einem Folie à deux oder wie auch immer, möglicherweise gerät man da rein und kann sich selbst befreien. Aber alles, was rational zu tun ist, damit wir als Frauen, wir als Töchter Alternativen haben zu einem abhängigen Leben, das wollte er uns mitgeben. Ja, danke für den Hinweis. Ich weiß es auch. Ich wollte noch eine kleine Stelle vorlesen hier aus diesem Inneren der Großmutter. Denn die offenbart sich ihm und sagt zu ihm, also er ist ein Kind, er sitzt am Küchentisch und sie seine offenbart Oma, sich dem Autor. Ja, dem Autor, der ein Kind ist und der am Küchentisch sitzt, der ist vielleicht 10 oder 12, am Küchentisch sitzt und sie macht ihm einen Kakao als Oma. Und Opa lebt auch noch und sie redet dann zu ihm. Es gibt ein Gedicht, sagt die Oma, von Edith Södergran, das heißt »Das Land, das nicht ist«. Ich sehne mich nach dem Land, das nicht ist, sagt sie in dem Gedicht. Denn alles, was ist, bin ich müde zu begehren. Es gibt Leute, die sagen, dass das Land, das nicht ist, den Tod bedeutet und dass Edith Södergran sich nach dem Tod gesehnt haben soll. Aber für mich ging es in diesem Gedicht immer um das Gegenteil. Das Land, das nicht ist, ist die andere Seite der Wirklichkeit. Es ist ein Ort für Träume. Es ist die Summe all dessen, was hätte passieren können, aber nie passiert ist. Und für mich ist das Land, das nicht ist, oft ein schönerer Ort gewesen als die Wirklichkeit. Und manchmal sehne ich mich nach dem Land, das nicht ist. Ich sehne mich nach all dem, was nie geschehen ist. Zum Beispiel nach diesem Liebhaber, nicht, den sie da aufgegeben hat, um bei ihrem krätzigen Ehemann zu bleiben. Deshalb kann ich mir selbst manchmal erlauben, diesen Ort in Gedanken zu besuchen. Und so ist es mit diesen Briefen. Und da redet sie jetzt von den Briefen des Liebhabers an sie. Sie hebt einen von ihnen auf, der zu Boden gefallen ist, und faltet ihn behutsam zusammen. Dann steckt sie ihn wieder in seinen Umschlag. Diese Briefe sind das Land, das nicht ist. Diese Blätter und was darauf steht, sind das, woran ich denke, wenn Södergran das Land, wo all unsere Wünsche sich wunderbar erfüllen, das Land, wo unsere Ketten fallen, das Land, wo wir unsere zermarterte Stirn in Mondtau kühlen, beschreibt. Darin liegt nichts Schlimmes. Ich tue damit nichts Unrechtes und es ist auch kein Verrat. Es bin nur ich, die manchmal darüber nachdenkt, wie das Leben geworden ist, wie ich hier gelandet bin und über Dinge, die nie geschehen sind. Sie dreht den Teelöffel um und nimmt mit dem Stiel die Haut ab, die sich auf meinem heißen Kakao gebildet hat. Ich weiß nicht, ob du das richtig verstehen kannst jetzt. Aber was ich dir sagen will, ist, dass ich das, was ich mir selbst einmal versprochen habe, nicht halten konnte. Man muss versuchen, das Leben mit Dingen zu füllen, die einen zufrieden machen. Und manchmal kann man vielleicht auch nach höherem streben und versuchen, glücklich zu werden und die Dinge, die einen glücklich machen, nicht auf die andere Seite hinübergleiten zu lassen. Sobald man das Gefühl hat, das Land, das nicht ist, sei verlockender als das Land, in dem man ist, dann ist man übel dran. Ja, toll. Ja. Toll, ne? Ganz schöne Beschreibung, aber auch von jemandem, der, also ich glaube, aus so einer Beziehung sich, wann ist das gewesen? Das ist dann in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ja, gewesen. Ja, genau, genau da. Sich hinauszulösen und zu sagen, ich mache mich selbstständig, das wäre alles möglich gewesen. Mhm. Aber nicht in ihrem Kopf. Nur in ihrer Fantasie. Ja, ja, aber es ist in ihrem Kopf kein Platz gewesen, zu sagen, ich gehe hinaus und habe mein Leben ohne diesen Mann. Ja. Ohne diesen Mann, der mir ein Niemandsland schafft, ein emotionales, oder? Ja, so, genau so ist es. Ja, aber genau ich finde, so ehrlich gesagt, das ist ein tolles Schlusswort. Wir werden über Frauen in der Bibel noch mehr zu reden haben und öfter zu reden haben. Und ich finde das einen wunderbaren Abschluss von unserem Gespräch. Wir werden damit nicht zu Ende kommen, weil gerade der kulturelle Anstoß des Christentums, Frauen eine andere Position in der Welt zu geben, der ist ja, wie gesagt, so oft unterdrückt worden und der kriegt ja auch so einen unglaublichen Gegenwind zurzeit in den arabischen Ländern, aber auch in den ganzen nicht-arabischen christlichen Kulturen, dass wir darüber noch wirklich energischer reden müssen. Ich frage mich auch manchmal, ob er recht hat, dass das sich schon so in die Kultur, vielleicht sogar in die Biologie eingesickert ist, dieses sich klein machen von Frauen, dass man das gar nicht mehr richtig rauskriegt. Es gibt ja auch Theorien, die sagen, die Frauen, die es heute gibt, die sind eine Negativauswahl, weil die starken Frauen alle von Gesellschaft ausgestoßen worden sind und sich dadurch auch nicht fortgepflanzt haben. Und die Frauen, die sich fortgepflanzt haben, das waren all diese Würstchen, die die ganze Sache mitgemacht haben. Und naja, von denen stammen wir ab. Ja, gibt's. Naja. Gibt's. Ja, gut. Also müssen wir jetzt nicht vertiefen, oder? Du willst nur kein Würstchen sein. Naja, ich habe immerhin eine Tochter. Und keine drei Scheidungen, sondern nur zwei hinter ja, mir. Ja, aber in Wirklichkeit sind es ja doch drei. Also, du zählst weil meine wir hier von der Ehebrecherin reden. Eifrig ja, erzählst du ja, mir von meinen wenn du hier jetzt mit deinen drei Scheidungen anfängst, dann will ich sagen, dass du zwei offizielle und eine inoffizielle Scheidung hast. Das sollte mal Jesus wissen, was er dazu wohl sagen Jesus würde. Das kann Jesus gut wissen. Oder okay, in den Sand schreiben würde. Ja. Okay. Bis also, bald. Tschüss. Und ich hoffe, alle sind auch wieder dabei. Geschiedene und Nichtgeschiedene. Ja. Und Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.